Weißt du noch in dem Strandcafé, als ich dich zum ersten Mal sah? Und die Musikbox spielte nur für ein Liebespaar. Wir tanzten bis in den Morgen und die Sonne erwacht. Träume bleiben verborgen vom Zauber unserer Nacht. Wir waren im Himmel nah, ein Märchen wurde wahr in Saint-Tropez. Dort wo die Liebe wohnt, wo sich das Leben lohnt, in Saint-Tropez. In einer Sommernacht hast du mir Glück gebracht in Saint-Tropez. Und wenn ein Stern am Himmel steht und uns der Wind ein Lied erzählt von Saint-Tropez. Zärtlichkeit in den Augen gabst du mir deine Hand. Regenbogen am Morgen und du bist noch bei mir. In den Armen geborgen, dass ich dich nie mehr verliere. Wir waren dem Himmel nah, ein Märchen wurde wahr in Saint-Tropez. Nine.